Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Batman hält die Welt in Atem. Batman und Robin werden durch einen Notruf aus ihren Betten gerissen. Eine Yacht Bartelt vor Gotham und schwebt, oder besser gesagt, schwimmt in höchster Gefahr. Der Batcopter parkt leider nicht auf einen Männer, weshalb unsere Helden zuerst mit dem Batmobil zum Flughafen brettern müssen. Zum Glück betastet und scannt sie niemand am Check-in, da dies mit den Bat-Allzweckgürteln sicherlich mehrere Tage gedauert hätte. Scheint eine friedliche Stadt zu sein, dieses Gotham, wenn man da jedem maskierten Clown ohne Kontrolle durch das Batgate einen Hubschrauber Bat treten lässt. Kaum über der Yacht angekommen, fährt Robin die Batleiter aus, damit Batman nach unten klettern kann. Doch plötzlich verschwindet die Yacht und Batman wird aus Versehen ins Wasser gestippt. Bedauerlicherweise wartet genau an dieser Stelle ein betagter Plastikhai und beißt Batman in seine Batwäsche. Doch Robin holt den Anti-Haifisch Batspray, klippt durch die Leiter, bedroht den Hai, der abspringt und explodiert, weil der drei Bienen zum Frühstück bestellt hat. Zum Glück ist Batman unversehrt. Alter, wie viele Bats kommen eigentlich in diesem Film vor? Kann das bitte mal irgendjemand zählen? Gib mir schnell den Anti-Haifisch-Batspray! Die Batkamera war bei diesem Foto genau auf die verschwundene Yacht eingestellt. Zum Batboot, schnell! Eins begreife ich nicht, Batman! Ich passe auf, Batman! Schicken Sie doch Mr. O'Hara rauf aufs Dach, er soll das Bat-Signal einschalten. Er mit dem Bat-Boomerang. Geht zur Seite! Nachdem ich ihm das Bat-Backspray gegeben habe, müssen wir auf alles gefasst sein. Ihr Batgas hat auf meinem Gaumen einen gewaltigen Brand hinterlassen. Der Bat-Trinkwasserspender ist gar nicht zu verfehlen. Nach einer kleinen Prise Bat-Gas werden wir alle wieder in die Stadt zurückkehren. Hier, Robin, gib unserem Freund einen Hauch Bat-Backspray. Jetzt schnell, mit dem Bat-Krat zum Bat-Copter. Die Yacht wurde wegen einer neuen Erfindung entführt. Doch von wem? Zum Glück hat uns der Rätselknacker einen Hinweis hinterlassen. Der Zuseher kennt fairerweise bereits alle Fakten und kann mitraten. Die Antwort liegt durch den Hai quasi auf der Hand. Na, wisst ihr es? Ist doch logisch. Der Hai lebt im Wasser, also muss der Pinguin seine Finger im Spiel haben. Es gibt auch Katzenhaie. Vollkommen nachvollziehbar muss dann auch Catwoman mit von der Partie sein. Ein explodierender Hai ist natürlich reif für den Zirkus, also muss der Joker auch noch mitmischen. Und da das alles sehr rätselhaft klingt, scheint auch der Riddler mit an Bord zu sein. Nach dieser Logik könnten auch Karius und Baktus die Schurken sein, immerhin hat ein Hai auch Zähne. Batman ist sofort klar, dass bei so einer Konstellation nur ein Ziel angestrebt werden kann. Das gewünschte Ziel, das sie anstreben, muss sein, die ganze Welt. Im Endeffekt geht es jedoch nur um eine kleine Entführung mit anschließender obligatorischer Erpressung. Inzwischen besucht Joker Commodore Schmidtleb, der den begehrten Dehydrationsapparat erfunden hat und noch nicht weiß, dass er entführt wurde. Er sitzt in seiner nachgebauten Kajüte in einer Bar, während draußen ein Scherge mit Flossen im Fußbad planscht. Schmidtleb ist ein Fuchs und bemerkt sofort den blassen Teint seines Butlers. Ich muss sagen, Stuart, ich finde, Sie sehen geradezu geisterhaft bleich aus. Sie kommen zu wenig an die frische Seeluft, das ist nicht gesund. Ignoriert jedoch den Lippenstift und die Clownsfratze. Der Erfinder ist wohl im Besitz eines IQs, auf dem man nicht gerade neidisch sein muss. Doch zumindest wurde er mit dem höchsten nautischen Rang ausgestattet. Dennoch lässt er sich von der Fotografie von Wasser vor seinem gefälschten Bullauge täuschen und glaubt noch immer auf offener See zu sein. Mega Charakter. Der Polarisations-Bat-Filter der Bat-Kamera. Unser bloßes Auge ließ sich täuschen, aber den Polarisations-Bat-Filter der Bat-Kamera kann man nicht täuschen. Hat erkannt, dass die Yacht von einer Boje projiziert wurde. Batman und Robin machen sich mit dem Bat-Boot auf den Weg zur Boje. Die Nussschale schippert einsam und verlassen an einem Pier und wartet nur darauf, dass jemand eine Bombe dran klatscht. Noch immer konzentrieren sich die Schurken auf die beiden Verbrechensjäger anstatt auf ihren Auftrag. Der Pinguin hat nun eine geniale Idee. Die Schurken wollen vor den beiden bei der Boje sein. Doch dazu müssen sie schneller dort sein. Wir werden vor ihnen da sein, aber Eile tut Not. Wir müssen schneller da sein. No shit, Sherlock. Batman untersucht die Boje und wird traurig, da er wegen dem Salzwasser keine Fingerabdrücke findet. Salz und die feuchte Luft. Die alten Feinde aller Kämpfer gegen das Verbrechen. Keine Abdrücke zu sehen. Was genau hätten die ihm sagen sollen, was er nicht schon längst wusste? Plötzlich werden die beiden Verbrechensbekämpfer mit einem Megamagneten an der Boje festgehalten. Doch zum Glück hat Batman ein super Umkehrpolarisationsgerät. Er muss im Besitz eines super Energieumkehrpolarisationsgerätes sein. Welches den Torpedo mit Superenergie zerstört. Wer kennt sie nicht, die kleinen Dinger, die sich in jeder Handtasche finden lassen? Was haben die Schreiber eigentlich für ein Problem mit Begriffen? Leider sind die Batterien leer und so muss sich ein Delfin für unsere beiden Helden opfern. Eine wahrlich edle Tat von diesem wackeren Delfin. Wie sie anschließend die Magneten entkommen, wird nicht näher erklärt. Wahrscheinlich durch ein Bettendmagnetisierungseisen oder so. Erneut offenbart sich vor den Augen unserer Helden ein Rätsel, welches keine neuen Informationen enthält, doch so bescheuert übersetzt ist, dass es neue Maßstäbe setzt. Was wiegt 180 Gramm, sitzt auf einem Baum und ist sehr gefährlich. Ein Spatz, der eine Pistole trägt. Wer kennt sie nicht, unsere gefiederten, bewaffneten Luftraumbewacher? Die vier Schurken wollen Batman in eine Falle locken und einen x-beliebigen Millionär entführen. Dreimal dürft ihr raten, welcher Bruce Wayne es ist. Catwoman nimmt ihre Maske ab, sieht sofort vollkommen anders aus und verführt unseren Millionär, der ihr augenblicklich verfällt. Auf einer romantischen Kutschenfahrt wird er läufig, träumt davon, sie durchzupimsen. Ihr müsst sie auf ein Bett binden und richtig verbimsen. Und wenn ihr meine eineige, total verkommene Schwester durchbumst, bimst, dann putzt euren Prügel und bimst mich auch. Ich schließe meine Augen und träume von etwas. Und erzählt ihr sogar noch davon. Ein Romantiker bis ins Blut. Bruce wird entführt, befreit sich und flieht ohne seine Angebetete. Bei der anschließenden Befreiungsaktion kommt es zur berühmten Bombenszene, bei der Batman vollkommen unnötig alle Menschen und Enten in der Umgebung gefährdet. Der Pinguin infiltriert im Gegenzug mit einer Anti-Bat-Pille die Bat-Hülle, woraufhin ihn Batman wiederum mit einer Anti-Pinguin-Gastablette in die Falle lockt. Endlich vergessen die vier Schurken Batman und Robin und konzentrieren sich auf die Entführung der Führer der größten Nationen der Welt. Batman und Robin nehmen den Batcopter, stürzen aus Versehen ab und landen mitten in der Stadt auf einem Berg von Schaumgummi. Batmans Kommentar dazu: Es geht doch nichts über chemische Erfindungen, die uns das Leben verlängern helfen. Damals war der Umweltgedanke noch lebendig. Die beiden könnten ein Taxi nehmen, um die Entführung noch rechtzeitig zu verhindern. Entscheiden sich jedoch ihre Gesundheit zuliebe für einen Marathon, nehmen im finalen Gebäude dann doch den Lift anstatt der Treppe und kommen zu spät. Megaleistung von unserem Strumpfhosen-Duo. Schließlich greifen sie das U-Boot vom Pinguin an, riskieren dabei das staubige Leben der Führer der Nationen, können sie befreien und wieder hydrieren. Das ist gut. Liebe Kreativskeptiker, Segel mal straff halten und auf zum Horizont!